Willkommen bei Mumpitz und Glitzer Rewatch. Sex and the City, Folge Nummer 18. Ex and the City. Hallo Nils. Hallo Chris. Bitte deine Inhaltsangabe. Sehr gerne. Steve gibt Anlass zu der Frage, wie man mit dem Ex-Freund umgeht. Sind Männer als Freunde überhaupt geeignet? Bei Steves Überraschungsbesuch bricht Miranda zusammen und versucht, ein freundschaftliches Verhältnis aufzubauen, was ein Abendessen lang gut geht, bis sie vor dem Abschied wieder übereinander herfallen. Sie einigen sich auf Friends with Benefits. Carrie versucht, über Bigs neue Freundin hinwegzukommen und mit Big ein freundschaftliches Verhältnis aufzubauen. Sie trifft sich mit ihm zum Essen und es geht eine Stunde gut, bis er ihr sagt, dass er mit Natascha verlobt ist. Sam wird auf der Straße von einem Draufgänger angesprochen, der sich als für Samanthas Vorstellungen zu gut bestückt herausstellt. Und Charlotte träumt von ihrem besten Freund aus Mädchentagen, einem Pferd. Ganz am Schluss geht Carrie dann zufällig noch bei Bigs Verlobungsbrunch vorbei. Was für eine Folge, was für ein Anfang, was für ein Schluss. Das ist so unglaublich. Und ich glaube, kleiner Spoiler, ich glaube, dass tatsächlich diese Staffel irgendwie so ausgelegt ist, dass es eventuell sein kann, dass Sex and the City gar nicht mal weitergeht. Weil die auch so was? Krass endet, finde ich. Aber das würde natürlich, ja okay, das würde die letzten Minuten gut erklären, weil ich dachte, krass, ne? Ich dachte, was ist denn jetzt hier los? Ja, das ist wie komplett Sex and the City zu Ende. Das ist ja, das ist gar nicht ungewöhnlich, dass Staffeln so nach zwei, also dass Serien so nach zwei Staffeln irgendwie komplett enden und nicht weitergeführt werden. Mm. Und ich finde, das kommt, also als ich das jetzt gesehen habe, tatsächlich dem sehr nahe, dass sie dann halt sagen, okay, jetzt schließen wir das so ein bisschen ab und zu Ende und Drama und ich bin frei und ein neues Leben. Ich so bin wild! Ich bin Pferd. So wild. Ich bin ein Lass Pferd. Uns aber, lass uns aber von Anfang an Ich bin anfangen. Die schwierige Frau. Boah. Ja, okay, lass uns aber nicht von vorne anfangen. Ja, das ist von vorne. Also, das fängt alles so an, dass Carrie und dass Miranda vor einem Blumenladen stehen und sich Carrie die Frage stellt, ob sie die günstigen Blumen für $5 nimmt oder die teuren Blumen für $5. Nein, du hast das nicht verstanden. Aber wenn wir darüber reden, wird der Podcast länger dauern als die Folge. Oh Gott. Das hatten wir doch schon. Die teuren Blumen halten 5 Tage und kosten $10. Die billigen ja. Blumen kosten $5 und halten 2 Tage. Das ist... Welche würdest du nehmen? Na, wenn ich da jetzt rechne, komme ich auf die $10 Blumen. Ich müsste jetzt wirklich nachrechnen, aber ich habe keine Lust. Das Carrie ist eigentlich nimmt eine Textaufgabe. $5 Blumen, darauf können wir uns auf jeden Fall einigen. Ja, Miranda telefoniert, blickt dann auf die Straße und sieht Steve und läuft weg. Literally. What Nachdem is er wrong sie schon with gesehen her? Und sich ein bisschen gefreut hat. Ja, sie freut sich, denkt so, oh mein Gott, das ist Steve. Oh mein Gott, und läuft weg. Mit Carrie. Und Carrie hat die Blumen nicht bezahlt. Womit sie die 2-Tages-Blumen für gar nichts gekauft hat. Und dann hätte sie, finde ich, auch die 5-Tages-Blumen nehmen können. Wenn sie sie sowieso stiehlt. Ja, stimmt. Ja, ist auch allgemeine Szene, die sich irgendwie mehrmals wiederholt, wo dann Carrie sozusagen sich dann nochmal umdreht und sich beim Verkäufer oder bei irgendjemand anderen halt einfach entschuldigt. Weil sie abhauen. Ja. Was für eine Szene. Also ich meine, diese ganze Miranda und Steve-Geschichte, ich liebe ja Steve. Ich finde ihn ja großartig. Das der haben wird wir schon von, etabliert. Ja, von ganz von kurz Folge dachte zu Folge ich, immer Skipper, besser. Ach nee, der andere. Ich muss zugeben, dass ich die ersten Male auch immer gedacht habe, Steve und Skipper sind eine Person, aber dass sich dann Skipper so ein bisschen entwickelt hat, aber Steve ist der bessere Skipper. Auf jeden Fall. Ja. Skipper 2.0. Steve hat das natürlich total mitbekommen und stand dann auch da und dachte sich so, ey, was ist denn jetzt los? Was ist das denn für ein Kindergarten? Was macht er? Er geht natürlich zu Miranda wie jeder normale Mensch und fragt, ey, sag mal, würde kriegst ich nicht du nicht machen. Ganz sauber? Und das Krasse ist ja auch, er hört sie ja natürlich dann auf der Tür, an der Tür und dann sagt er was richtig Creepyes. Ich kann dich atmen hören. Genau. Ich höre dich atmen. Ja, hi. Das war ehrlich total scheiße von dir, vor mir auf der Straße davonzulaufen. Nein, ich bin nicht gelaufen. Das bist du. Weißt du, ich hab nicht erwartet, dich zu sehen und ich... Du hast mich damit wirklich verletzt. Weißt du, ich verstehe mich nicht besonders auf den Umgang mit Ex-Freunden und... Miranda. Hey, ich bin's. Steve. Ja. der dir die Hand gehalten hat, während du geschlafen hast. Und sie macht dann sehr schnell die Tür auf, weil sie dann schon irritiert ist. Fängt dann mehr oder weniger an zu heulen, weil er ihr vorwirft, das kann doch nicht sein, wir haben miteinander geschlafen. Ich habe Händchen gehalten, während du geschlafen hast. Noch so was Creepiges ist. hallo? Naja, und dann einigen sie sich darauf, dass sie dann doch irgendwie Freunde sein könnten. Naja, und dann gehen sie halt aus, wie du das ja schon in der Inhaltsangabe erwähnt hattest. Fangen dann an, irgendwie ein komisches Spielchen zu spielen, nämlich das Spiel küssen sich Freunde hier, dann küsst er sie irgendwie am halben Körper, bis sie sich dann auf den Mund küssen und dann Sex miteinander haben. Ja. Ich bin ganz glücklich, weil die wieder zusammen sind, mehr oder weniger, zumindest jetzt für eine Weile, oder die Vögel zumindest irgendwie miteinander. Ja. Das finde ich schon mal sehr, sehr positiv. Ja, und im Juni. Dass wir Steve jetzt wieder öfter sehen. Ja, das ist total schön. Also zumindest wahrscheinlich in der nächsten Staffel. Aber das werden wir ja noch deutlicher. Wir wissen ja jetzt, dass die Serie nicht abgesetzt wurde nach dieser Folge. Genau, genau. Sonst wären wir jetzt durch mit dem Podcast, du Mensch. Ja, stimmt. Wäre jetzt Schluss. Dann hättest du, glaube ich, das erste Mal so richtig was von Anfang bis Ende zu Ende gebracht. Fies. Oh, the shade. Naja, wie dem auch sei. Es gibt noch so eine Charlotte-Geschichte. Sie sieht dann irgendwann auf der Straße ihr altes Pferd Teddy. Und sie sieht irgendein Pferd. Das ist nicht ihr altes. Sie sieht irgendein Pferd. Dabei denkt sie darüber nach, wie das war, als sie ein Pferd hatte, als sie klein war. Und gestürzt ist und sich irgendwie alles gebrochen und gerissen hat und irgendwie ganz dramatisch und sowieso. Und dann möchte sie wieder Pferde reiten können und wollen und sowieso. Und geht dann mit Carrie in den Stall. Und Carrie hat natürlich High Heels an. Was soll man denn sonst irgendwie im Stall tragen? Goldene High Heels. Carrie isn't having it. Sie hatte überhaupt keine Lust auf diesen Termin. Absolut nicht. Die war total genervt und hatte einfach gar keinen Bock. Charlotte hat dann auch noch so eine ganz furchtbare Jeans an, die so aussieht wie, keine Ahnung, wie von Kick. Schnell gekauft und übergezogen. Und naja, und dann versucht sie irgendwie auf das Pferd zu steigen, merkt dann so, nee, doch nicht. Und dann läuft sie schon wieder weg. Carrie dreht sich um und hat dieses, oh mein Gott, das tut mir so leid, Gesicht. Obwohl die das zumindest schon mal gezahlt haben, aber. In diesem Fall haben sie ja wenigstens, genau, bezahlt. Genau. Immerhin. Aber, Und zum Schluss sieht man dann auch mal Charlotte und ein Pferd und sie setzt sich drauf und er stupst sie irgendwie vorher an und dann reiten sie weg. Durch und den alles ist Central Park oder was auch immer. Magst du Pferde? Ja. Ich habe sogar das kleine Hufeisen. Oh, echt? Mhm. Ich nicht. Aber das war 6. Klasse oder so. Da war ich mal im Urlaub auf dem Reiterhof. Ich habe gar kein Hufeisen. Was? Ich glaube, ich wünsche mir ein Hufeisen. Ja, das macht man, du. Das kriegt man nicht. Das ist wie ein Seepferdchen. Das ist ein Abzeichen. Ein Hufeisen? Für was? Ja, für Reiten. Das kleine Hufeisen. Kriegen das auch Ponyboys? Was ist ein Ponyboy? ich mache sind die Fetische jetzt nicht auf, aber das ist ein Fetisch. Pupplay mit, oder ist das Furries? Sind das Furries, nein, die sich Furries als Pferde identifizieren? Nein, Furries sind die, die sich in diese Ganzkörper-Fellkostüme anziehen und dann so Tiere sind. Ja, also dann ist ein Ponyboy wie ein Pup, nur nicht Hund, sondern Pferd. Genau, die haben dann auch so Schweife. Das wusste ich nicht, dass sich es das gibt. Reinfügen. Ich kenne das haben nur die auch als Pupplay so mit Hunden. Hufen und so. Und mit Hufen? So Pferdegesicht. Ja, ja, gibt's alles so. Ganz toll, dann kannst du so auch die Klappergeräusche machen, wie Pferde. Ganz toll. Naja, ist auf jeden Fall ein Fetisch. Vielleicht. Es gibt auch so mehrere Anspielungen auf Männer und Pferde und Dressurreiten und wie man sie sich irgendwie... Ja, zureiten. Also ganz, ganz furchtbar, ganz, ganz nah an der... Oh mein Gott, ja, zureiten. Ist ganz eigenartig. Samantha trifft einen Typen, wo ich irgendwie schon vom ersten Moment an gedacht habe, so, was für ein Tier von einem Mann. Also so, wirklich so riesig. Das trifft's. Und auch wenn wir jetzt nicht über Kleider sprechen, normalerweise über Outfits, was ich total faszinierend fand, Samantha ist dann komplett in Rot gekleidet, hat ein wunderschönes rotes Kleid und dazu passenden Lippenstift. Und er hat einen dunklen Anzug und eine rote Krawatte. Das fand ich total schön. Dann stehen die vor Prada, vorm Schaufenster und flirten so ein bisschen miteinander. Aber nur so ein ganz bisschen. Ja, so ein ganz bisschen. Mit so einem Tango oder Flamenco im Hintergrund. Die Ja, Musik war auch es ist. cool. Also es passte Ja, alles es passt alles zusammen. so super zusammen, finde ich. So dieses Hin und Her und ja, fand auch die ganzen Sprüche, die sie gebracht haben, fand ich super. Und Naja, ihre waren so die ein bisschen komisch. Da müssen wir vielleicht nochmal im ja, Original gucken. ich fand das ganz gut. Es halt, fand ich sehr passend irgendwie. Sie wollte irgendwie so der Mann sein und irgendwie nicht irgendwie so leicht zu haben, aber dann doch Stimmt. leicht zu haben. Aber dann doch. Ja, genau. Sie treffen sich dann irgendwie auf ein Date und kurz bevor es dazu kommt, dass sie ins Bett kommen, muss er eine Beichte ablegen. Denn er hat einen sehr, sehr großen Schwanz und die meisten Frauen laufen mehr oder weniger schreiend weg, wenn sie ihn sehen. Nicht so Samantha. Samantha ist total Mit so einem glücklich. Ja, so Challenge-Accepted-Gesicht. von wegen, los, komm her, los, jetzt, hol ihn raus, red nicht darüber, jetzt geht's los, zieht er die Hose runter. Was? Denn das? Eine Mauer aus Fleisch, wie sie es später nennt. Großartig, ja, absolut cool. Also, das ist so eine geile Szene. Und dann gibt es halt diesen Moment, wo sie dann Sex haben, dann Schnitt und dann redet Carrie und Samantha über diese Begegnung der dritten Art. Und dann versucht es Samantha aber noch ein zweites Mal. Er dringt in sie ein und dann. Kommt dann halt dieser Moment, wo er dann halt richtig in sie eindringen möchte und sie ist dann total geschockt, so, oh mein Gott, du willst jetzt was? Du bist noch nicht richtig drin? Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, halt, halt, halt. Können wir nicht einfach Freunde bleiben? Und dann ist es auch schon zu Ende. Genau, ich habe die ganze Zeit überlegt, wie diese Folge da reinpasst, also wie diese Geschichte in die Folge reinpasst, weil es geht ja eigentlich um Freunde sein. Und ja, und da ist es dann Schließt halt, sich der Kreis. genau, da schließt sich dann der Kreis, weil Sam, die am Anfang sagt, wie war es, Frauen sind für Freundschaft, Männer sind zum Ficken da oder so. Es Genau, war bestimmt genau. so, macht sie zum ersten Mal einem Mann das Angebot, Freund zu sein. Von dem wir wahrscheinlich nie wieder was hören. Wahrscheinlich nicht. Nee, So ist tief und tatsächlich der gut ist Fall. dann die Freundschaft, die daraus resultiert. Bin ich sicher. Samantha sagt dann, oder Carrie sagt dann im Off so was Ähnliches wie, und einfach so kam Samantha zu ihrem Genau. ersten männlichen Freund. Da muss ich aber noch mal an die letzten Folgen erinnern, wo die beiden Homos, die sie zum Beispiel zum Sex irgendwie Stimmt. eingeladen haben, das sind auch Freunde Vielleicht von zählen die nicht als Samantha. Männer in Das der wollte ich gerade Nomenklatur auch von Sex sagen. and the City. Ja, Interessant. das zählt nicht. Ja, ich weiß nicht. Fand ich irgendwie sehr seltsam, immer wieder so. Wahrscheinlich wieder irgendjemand, der ein Drehbuch geschrieben hat, der sich die Serie nicht anguckt. Das finde ich immer ganz furchtbar. Was man so hin und wieder ja mal hat in dieser Serie, leider. Was aber zum Glück in den Filmen nicht so ist. Tease, tease, tease. Ja. Genau. Dann haben wir die unfassbar wunderschöne Carrie-Geschichte. Oh. Das war jetzt ironisch. Nein, seriously. Vic Okay, ist ja, wie gut. schon in der letzten Folge erwähnt, mit seiner neuen Freundin Natascha Er oder wollte auch sie das idiotische anrufen. Strichmännchen. Ja, das ist wirklich nicht nett. Das ist echt böse. Wie nennt sie sie? Das idiotische Strichmännchen? Junge? Ja, da kommen noch so ein paar Adjektive dazu. Die anderen weiß ich gerade auch nicht. Schön ist auch, wie sie mit allen Vieren da sitzt und dann erzählt, dass sie eigentlich mit dem Gedanken klarkommt, dass er mit Natascha zusammen ist. Und dann sagt Samantha irgendwie, aber Natascha ist schon ein blöder Name oder so. Und dann sagen alle vier der Reihe nach, total dumm, unfassbar Ja. blöd. Sind sich komplett einig darin, dass Carrie überhaupt Böse. nicht damit klarkommt, dass es Natascha gibt. Natascha, was für ein bescheuerter Name. Total, ja. Dämlich. Echt voll bescheuert. Ich kannte mal jemanden, der auch mit einer Frau zusammenlebte oder verheiratet ist oder war, die auch Natascha hieß. Und er hat sie immer Tasche genannt. Das Tasche. fand ich immer. Meine Tasche kommt auch gleich. Das fand ich irgendwie immer so. Okay. Übrigens, Carrie sagt zu Natascha immer das idiotische Strichmännchen ohne Seele. Da Okay. zitiert sie so. Okay. Das ist nochmal ein Zacken härter. Ohne ja. Seele. Das ist echt super fies. Das geht irgendwie gar nicht. Naja. Genau, sie nimmt sich dann vor, sich mal mit ihm zu treffen, um selber rauszufinden, ob das nicht doch geht, dass man mit seinem Ex befreundet ist. Weil das ist ja Mirandas Anfangsthese, dass man mit seinem Ex einfach nicht Freunde sein kann und deswegen ist sie vor Steve weggelaufen. Ich bin da mehr genau. so auf Mirandas Seite. Und Carrie versucht ihr jetzt so das Gegenteil zu beweisen und deswegen versucht sie so eine erwachsene, vernünftige, freundschaftliche Beziehung zu Big aufzubauen und ruft dann erstmal bei ihm an und legt sofort auf, als Natascha rangeht, was natürlich total erwachsen ist. Boah, ja schon super an, diese erwachsene, freundschaftliche Beziehung. Genau. Dann fällt ihr ein, dass sie Anruf-Rückverfolgung haben, also das heißt, sie haben gesehen, dass sie angerufen haben, also ruft sie gleich wieder an, um sich zu entschuldigen, dass sie eben aufgelegt hat und schon diese Szene treibt einem irgendwie die Fremdschamensröte ins Gesicht, weil sie irgendwie nicht in der ja, Lage aber ist. Sie macht es ja auch nur, weil Big ja auch ein Zurückverfolgungssystem hat oder was auch immer. Na, da wird einfach die Nummer angezeigt, Ding. Wenn jemand anruft. Ja, ganz toll. Als wäre das irgendwie was komplett Neues. Man, da hat ja bestimmt überhaupt Anruf, drauf geachtet. Anrufererkennung nennt genau. man das da. Genau. Ja, na, das genau. gab's nicht immer. Es gab mal Telefone ohne Display. Ja, klar, aber da merkt man schon wieder so Ende 90er, Anfang Nuller. Das ja, ist was Besonderes. Ja, klar, wenn sie auf dem Handy angerufen hätte. Das ist halt so ein Festnetzproblem, dass du unerkannt anrufen kannst, ne? Ich kenne auch nur eine Person in meinem näheren Bekanntenkreis, Freundeskreis, der oder die das macht. Das fand ich auch immer total irritierend. Auf dem Festnetz anrufen? Das auch, aber um mit unterdrückter Nummer anzurufen. Ach so. Ja, das finde ich ganz furchtbar. Naja, da gehe ich auch nicht ran. Meistens. Das ist konsequent. Dann machst du nie Telefonumfragen mit. Ich mache die eigentlich ganz gerne mit. Nee, die müssen ihre Nummer anzeigen. Ach stimmt, richtig. Genau, das ist gesetzlich vorgegeben. Die haben dann aber so eine Fake-Nummer, wenn du da anrufst, dann kommst du woanders an. Ach so. Na toll. Ja, das ist total albern. Ja. Anyway. Genau. Also, sie treffen sich dann halt tatsächlich wieder und sind dann total Freunde. Und dann wollen die irgendwie Wasser Schnaps. Und irgendwas anderes bestellen. Erstmal Schnaps und dann sind sie Freunde. Ja, nee, die trinken ja keinen Schnaps, die trinken Scotch und Cosmo. Also erstmal wollten die irgendwie was Erwachsenes, irgendwie trinken Wasser und irgendwas anderes. Und dann, und dann gucken sie sich an und sagen, was soll's, Scotch und Cosmo bitte. Scotch und Cosmo gleich Freundschaft mit dem Ex wird dann auch nochmal irgendwie erwähnt. Ja, die sind dann auch so Big Buddy, so das Ganze fühlt sich an, als wären die schon irgendwie eine Stunde oder so zusammen. Dabei ist das Cocktailglas noch nicht mal. Nee. Die hat nicht mal dran gelegt. Der zweite, der dann kommt. Ach so, okay. Auf dem Tablett. Und sie sagt, dass sie nach einer Stunde Cosmos und Scotche, also keine Ahnung, ob das der zweite ist, vielleicht auch der dritte, da sitzen sie dann zusammen und unterhalten sich über die Musik. Also sie wirft ihm vor, dass er scheiß Musik hört und alle lachen drüber. Blood, ja. Sweat and Tears. Die morgens früh dann nach dem Aufstehen. Hast du es gegoogelt? Kanntest du das überhaupt? Ich habe es gegoogelt, ich habe es mir aber noch nicht angehört. Okay, das ist ja bestimmt so offen hier. Altherrenrock. Kann ich mir ganz gut vorstellen, dass es sowas in der Art ist, ja. Okay. Ja. Naja, wie dem auch sei. Ja, dann wollen die ein erwachsenes, freundschaftliches Beziehungsdasein führen und dann kommt es natürlich zu dem Punkt, wo dann Big irgendwas über Natascha und über sie sprechen möchte und dann kurze Zeit später unterbricht Harry Big und meint so, lass uns nicht darüber reden, erst wenn es wirklich ernst gemeint ist. Und dann guckt er sie ganz schweigend an und meint so, ja, wir sind jetzt verlobt, ich wollte dir das jetzt eigentlich auch damit sagen. Ja, super. Dann dreht Carrie total am Rad. Das ist so wieder so ein Carrie-Moment, wie damals, wo er aus Frankreich zurückkam, wo sie mit Burger und Pommes von McDonald's ankam mit ihr mit ihrem Baguette unter der Hand. Stimmt. Also es ist so, das geht so gar nicht. Sie macht eine riesen Szene und nachdem Big schon auf dem Hinweg irgendwie über eine Treppe gestolpert ist, stolpert sie auch noch mal über genau die gleiche Treppe und pöbelt die Mitarbeiter an, dass das lebensgefährlich ist hier mit dieser Treppe und das geht ja mal gar nicht und dann haut sie ab und naja. Einer lässt nur alles fallen, weil sie anstupst oder so. Ja, also das ist richtig der Drama größte, und alle gucken sie. Das ist echt der größtmögliche Exit, den man hätte wählen können. Oh mein Gott, ja, es ist so grausam. Die Tasche bleibt echt am Stuhl hängen und sie, nein, und dann möchte ihr jemand vom Nachbartisch helfen, die Tasche abzumachen. Ja. Das ist echt wie so, das ist eigentlich fast eine Mr. Bean-Nummer oder so. Ja, und auch auf dem Hinweg schon war das ja auch so, das wirkte so alles. Aber so da steht sie ja voll drüber. Auf dem Hinweg stolpert er ja und ist total nervös. Genau. Und sie ist so die Ruhe selbst und macht sich darüber lustig. Und dann macht sie halt genau denselben Abmarsch und ja, er sitzt dann völlig fertig am Tisch. Ja, weil er steht ja auch auf. Also er läuft ihr noch ein Stückchen hinterher und versucht sie aufzuhalten, sie zu beruhigen, aber das kriegt sie ja nicht gebacken. Naja, auf jeden Fall, so ein paar Tage später ruft Big dann bei ihr an und er spricht dann halt auf ihren Anrufbeantworter. Dieser Anrufbeantworter ist ja auch großartig. Hier ist Carrie, ich bin Schuhe kaufen. In diesem Tonfall. Ich bin Schuhe kaufen. Hier ist Carrie, ich bin Schuhe kaufen. So großartig. Als ob sie irgendwie jeden Tag passend zu ihrer Stimmung den Anrufbeantworter besprechen würde. Ich weiß nicht, ob du mal einen hattest. Wir hatten mal einen in der alten Wohnung und den haben wir 2000 besprochen, glaube ich. Und dann haben wir das 2000, weiß nicht, 6 oder so, als wir ausgezogen sind, hatten wir immer noch denselben Spruch drauf. Wir sind nie dazu gekommen, irgendwie einen anderen Spruch drauf zu machen. Ich fand immer damals, vor allem so Ende der 90er, hat man da irgendwie sich noch den Gedanken gemacht, weil auch in den einzelnen Filmen immer so ganz tolle Sprüche irgendwie gemacht. Und irgendwie hat keiner auf der Voicemail irgendwas hinterlassen, beziehungsweise keiner wollte da irgendwie drauf sprechen, weil das ja auch immer zusätzlich gekostet hatte, vor allem wenn man übers Handy angerufen hat. Und irgendwie war das alles so ein bisschen ganz eigenartig. Ich weiß nicht. Ich habe auch gar keine Voicemail an. Hast du das momentan an? Nutzt du sowas? Nee. Also ich würde das gerne nutzen, weil es ja diese ganz tolle gibt. Nee, ich mache manchmal mein Telefon aus. Also ich meine, mich ruft nie jemand an. Ich telefoniere eigentlich so gut wie nie, außer über Festnetz mit der Mutter. Oh Gott, ja. Naja, stimmt, alte Menschen, ja, kenne ich. Und sonst, wenn mich jemand anruft, dann ist mein Telefon entweder stumm oder nicht. Und wenn es stumm ist, rufe ich halt zurück oder auch nicht. Mhm. Oder versuche, ob man es nicht mal erstmal mit einem WhatsApp hinkriegt. Wobei das eigentlich total doof ist. Ich meine, okay, man schreibt sich ja dann immer diese Audio-Files, wenn man Audio hinterlassen möchte. Aber mittlerweile sind diese Voicemail-Boxen ja so schlau, dass wenn du da drauf sprichst, dann hast du die ja offline auf dein Telefon und musst dann halt einfach nur auf Play drücken, dann kannst du es abhören. Hm. Das finde ich ja schon total praktisch. Aber ja, naja, aber irgendwie nutze ich das nie und ich werde auch, wenn, dann nur angerufen mit einer Vorwarnung und sowas. Ja, ich finde Telefonieren mittlerweile wahnsinnig invasiv. Also wenn jemand anruft. Du kannst nichts machen und das ist so unangenehm. Und das ist komisch, oder? Wie man sich das abgewöhnt hat irgendwie. Ja, vor allem auch in der Bahn. Ich mochte das ja nie. Oh. Das finde ich ja so grausam, wenn Leute so laut in der Bahn irgendwie telefonieren und einen voll quatschen und Wir kommen vom Thema ab. Genau. Wir wollen einfach nicht über Big und Carrie reden. Das ist so. Ja. Wobei man sagen muss, also Carrie nimmt dann halt, während Big dann sie anruft und auf ihren Anrufbeantworter spricht und sich eigentlich entschuldigt für die ganze Situation, wobei er eigentlich sich wirklich nicht entschuldigen müsste, meiner Meinung nach. Aber egal, nimmt sie den Hörer ab und weiß oder sagt, ja, ich weiß, dass du das nicht so gemeint hast und alles okay, bla bla bla, Friede, Freude, Eierkuchen, dann ist das Gespräch auch zu Ende irgendwann. Und ein paar Tage später macht sie ihre Post auf und ein Verlobungsbrunch im Plaza wird veranstaltet und sie wird eingeladen und ist natürlich ganz freudig. Das Lustige ist, sie sitzt da so auf dem Bett, guckt sich das an, legt es so neben sich und schiebt es dann mit dem einen Fuß voll der Bettkante runter, was total großartig wirkt. Ja. Also es hat, ganz diese ganze langsam. Folge hat so großartige Momente. Genau, und es ist auch so, auf jeden Fall so, dass die Mädels dann zusammensitzen. Statt irgendwie zu diesem Verlobungsbrunch zu gehen, hat sie dann irgendwie doch mehr Lust, irgendwie mit den Mädels Cocktails zu trinken. Da wird auch explizit gesagt, hier, wir trinken Cocktails. Auch, also es wird wieder darauf hingewiesen, dass es Cocktails sind und dass sie Cocktails trinken und das alles so super ist. Da gibt's eine Szene, finde ich total großartig. Kennst du den Film, über den sie da sprechen? Nein. Obwohl es ein Film mit Barbara Streisand. Nee, ich kenne, glaube ich, nur Yentl mit Barbara Streisand. Den Film habe ich noch nicht gesehen. Und Robert Redford. So wie wir waren. Ja. Heißt der Film. Hast du ihn gegoogelt? Ich habe es gegoogelt. Ich werde ihn mir wahrscheinlich auch heute Abend nochmal anschauen. Ja. Weil das, also dieses Hin und Her und ah, und super, und die Mädels spielen das nach und Samantha kennt den Film nicht und ist dann so, oh Gott, was passiert denn jetzt gerade? Kriegt Tränen in den Augen und dann sagt sie, mir fehlt James. Ja, aber die Situation ist hier, glaube ich, total unangenehm da, oder? An diesem Tisch, ja, sitzen, wo alle drei ja, den Film nachspielen. Und sie sagt ja nur so ganz abfällig, was sagt sie? Oft, also im Englischen ist es garantiert Chick Flick. Also sie sagt einfach nur so, it's a Chick Flick. Deswegen hätte sie das nie gesehen. Frauenfilm oder so, sagt sie auf Deutsch, ja, glaube ich. Ist ja nur so, ja, es ist ja am Anfang irgendwie so ein bisschen unangenehm, aber das ändert sich ja in dem Moment, wo das dann halt singen? Immer weiter, und dann fangen die an zu singen und dann kriegt sie Tränen in die Augen. Ja, aber ich glaube, was sie damit meint, ist, sie will nicht hier sein, sondern sie will zu, so habe ich das verstanden, sie will weg aus dieser Situation. Was macht sie da mit diesen drei singenden Frauen am Tisch? So habe ich das verstanden. Nee, so habe ich verstanden, das nicht verstanden. Dass sie gerührt ist von der Liebesgeschichte und dann zu ja, James will? Ja, ja. Total. Hubble. Ja. Ja. Also genau. Das haben wir schon mal nicht kapiert. Also ich jedenfalls nicht, diese ja, Analogie mit dem Robert Redford-Film. Ich glaube, da muss man den Film geguckt haben. Naja, wir haben verstanden, dass es darum geht, dass ein Mann das einfache Mädchen heiratet und die komplizierte Frau zurücklässt. Und die komplizierte Frau hat dafür Verständnis. Mhm. Und sagt, ja, okay, du, ich sehe ein, dass du mit deinem einfachen Mädchen zusammen sein musst. Ja. Und ja, weil sie da gerade drüber geredet haben, macht sie das Ganze dann nach, weil direkt danach zufällig beim Verlobungsbrunch vorbeiläuft. Naja, es ist ganz in der Nähe von ihrer Wohnung, also von daher ist es ganz zufällig. Natürlich. Ja, sicher. Ganz zu spät kommt sie dann keine an. Keine vier Blocks weg oder so. Das ist auch immer so geil, so ein Block ist teilweise irgendwie, da geht sie fährt 10 bis 15 irgendwie Minuten. 5 Meter fährt die mit dem Taxi, aber dann geht sie halt, schlendert sie zu Fuß am Brunch vorbei. So. Surprise. Naja, sie sieht dann halt Natascha und Big gerade in das Auto einsteigen. Big sieht sie dann noch und läuft zu ihr hin. Und dann gibt es ein Gespräch. Und am Ende des Gesprächs dreht sie sich um, sieht ein Pferd, was so eine ähnliche Mähne hat wie sie, ist auch komplett weiß. Und das ist so dramatisch und ach, und ganz viel Emotionen. Und dann siehst du nur noch, dass Carrie so in Richtung Kamera auf dich zugeht. Und dann ist die Serie zu Ende. Und wenn ihr euch jetzt dran erinnert, wie wir die Folge begonnen haben, es hat wirklich so das Gefühl, das wäre jetzt tatsächlich, das wären jetzt diese 2 Staffeln und die Serie ist jetzt zu Ende. Und mehr oder weniger könnte das auch funktionieren. Also ich habe kurz mal drüber nachgedacht und wenn jetzt alles zu Ende wäre, wenn die Staffeln nicht weitergegangen wären, dann wäre es auch ein okayes Ende geworden, finde ich. Es ist ein ja, sehr schneller wir Schnitt. Wir werden das wieder mit Steve okay. zusammen. Charlotte ist genau. mit ihrem Pferd zusammen. Genau. Samantha sieht ein, dass sie ihren James eigentlich zurückhaben will, der sie ja permanent irgendwie von der Bettkante stößt. Ja. Und Carrie ist jetzt emanzipiert und stellt fest, dass sie irgendwie diejenige ist, die nicht gezähmt und eingeritten worden ist oder nicht eingeritten werden kann. Ja. Die wilde. Die wilde Carrie mit ihrer Mähne. Unbezähmbar. Ja, unbezähmbar. Ja, sie ist genau. die komplizierte Frau. Oh, ja, nicht Big. Big ist der letzte einfach. Satz auch. Also, sie nimmt ihn, also sie spielt den Film nach, nachdem sie den vorher für alle nochmal erklärt. Also, nachdem sie alle zusammen meine die letzte. Zitate nicht vorweg. Entschuldigung. Okay, dann. Thank you. Hey, hast du, wie heißt sie? Tatjana. Tatjana zitiert. Thank you. Wenn du mich noch einmal Tatjana gibt's Ärger. Thank you. Oh, okay. Ja, kommen wir zu den Lieblingsoutfits in dieser Folge. Welches hast du? Das rote Kleid haben wir ja schon besprochen von Sam. Das ist wirklich phänomenal. Ja. Aber direkt großartig, ne? Danach hat Carrie so ein rosa Kleid, als sie sich zum Mittagessen trifft mit Big. Das finde ich auch super schön. Ich weiß nicht, warum es immer diese schlichten Kleider sind, die dann irgendwie ja, Wahnsinn, schön sind. Ne? Schlichte, ich bin auch immer total entsetzt. Kleider, aber es funktioniert immer. Absolut, ich finde das immer großartig, diese schlicht. Dann haben sie auch manchmal nur ganz kleine Accessoires dabei, die nicht übertrieben sind und dann furchtbare Taschen, aber naja, das ist bei Samantha dann ihre komische Zebra- oder Leopardentasche oder was auch immer das immer wieder war. Das macht sie so ein bisschen kaputt, finde ich, weil das so wieder diesen Prostituierten-Touch hat, aber das ist halt Samantha. Das ist halt okay. So mein Sam. Ja, das ist sie halt. Naja, wie dem auch sei, da wir ja schon die beiden Kleider genannt haben, gibt es aber noch ein drittes Kleid, was ich auch ganz großartig fand, nämlich Miranda trägt so einen braunen Rock und so ein braunes Oberteil mit so Strichen, so. Das fand ich auch ganz schön. Zu dem Date mit Steve, oder? Genau, genau. Ich kann mich nur noch erinnern, dass sie darin aufs Bett stolpert. Ja. Genau, ein ganz langer Rock, der großartig wirkt, auch ganz toll fällt und der Schnitt ist auch super sensationell. Und halt an und für sich sehr schlicht, aber halt, wie gesagt, diese bunten Streifen, die dann halt immer so durchwuseln durch den Stoff, wirken auch sehr großartig und passt super zu ihren Haaren. Und ja, sie hat auch wieder super schöne Haare. Ja, großartig. War das in der Szene, wo sie auch so eine Spange in den Haaren hat? Ja. Großartig, finde ich super. Das sollte sie häufiger haben. Finde ich sehr schön. Das passt ihr super. Ja, dein Worst Outfit? Ich habe keins. Ich habe keins aufgeschrieben. Irgendwas von Big. Steve war gar nicht so schlimm drauf diesmal. Ja. Da war ein Laura Astley-Kleid. Das sie dann aus dem Schrank holt, aber das hat sie nicht angehabt, oder? Genau, das hat sie nicht angehabt. Und es ist ja namentlich dann auch von 1988. Ja, und was? Da gibt's eigentlich nur gute Kleider in dieser Folge. Ich meine, auch Mirandas Kleid ganz am Anfang, so ein türkises, war wunderschön, fand ich. Es ist dieses eine, wo sie dann wegläuft. Das war ja auch, also kein Worst-Outfit, außer das Astley-Kleid. Was sie nicht vielleicht habe ich deswegen kein Worst Outfit, weil es einfach kein Das kann sein. Ja, die Kleider werden auch langsam immer ein bisschen besser. Vielleicht sehen wir in der nächsten Staffel deutlich mehr Top- als Worst-Outfits. Und es wird schon ein bisschen schwieriger. Welche Ach nein, das kann doch nicht sein. Ja, das glaube ich auch nicht. Ich möchte weiterhin mich an Carries katastrophalen modischen Fehlern hochziehen. Da gibt es ja einige. Und nicht nur Carrie, sondern auch die ganzen anderen Mädels, die dann drumherum agieren. Ach so, agieren. Ich weiß nicht, ob es in dieser Folge war, Samantha so ein komplett Leopardenkleid an, wo du gerade den Leopardenlook von der Tasche erwähnt hast. Ah, liegt oder sie Jaguar nicht auf dem oder Bett? So. Ja, ich glaube. Das ist kurz bevor sie dann Sex hat mit dem Riesenschwanz. Ja. Ja, das kann sein. Glaub, den Mount ich, Everest. Aber selbst das war nicht so schlimm. Ich fand ja, der sah voll aus wie so ein Pornodarsteller. Ich habe den gegoogelt, der war kein Pornodarsteller. Oh, schade. Und da wir jetzt auch bei festgestellt haben, dass es nur Top-Outfits gibt, natürlich das Kleid ganz zum Schluss, das weiße Abschlusskleid von Carrie war da großartig. Ich gar nicht drauf geachtet. Sehr schön. Wieder wahrscheinlich wurdest du vom Pferdchen abgelenkt. Nach dem Cocktail hat sie sich nochmal umgezogen? Oder? Nö. Hatte sie das bei dem Cocktail auch schon an? Das hatte sie vorher auch an. Hab ich nicht drauf. Ja. Muss ich gleich nochmal gucken. Ja Gott, dieses Ende, das ist so, also das war so drüber. Aber jetzt, wo du sagst, dass da vielleicht das Ende der Serie war, dann verstehe ich das. Also dann kann ich mir das erklären. Aber ich finde, das war so furchtbar, dieser Tonwechsel und wie sie sich selber dann hochstilisiert hat als unverstandene, wilde Frau, die keiner zähmen kann und also, wo man die ganze Zeit dachte, Kindchen, was hast du für Vorstellungen, die du dir selber machst und wenn die dann nicht erfüllt werden, bist du deprimiert oder regst dich darüber auf oder statt dir einfach mal keine Vorstellungen zu machen. Also es war doch so kaputt, oder? Sie denkt, okay, wir bauen jetzt eine freundschaftliche Beziehung auf, ruft ihn an, macht ihm dann eine Szene, wenn er sagt, du, ich habe mich noch nicht getraut, dich anzurufen, weil meine Beziehung zu Natascha so eng ist und ich glaube, du wirst mir das nicht verzeihen, das wäre wahrscheinlich seine Angst gewesen, liegt ja auch vollkommen richtig, sie macht ihm eine Szene, haut wieder ab, dann ruft sie ihn an, dann sagt sie, nee, ich verstehe dich, ist alles okay, wir sind Freunde, also schickt er ihr die Einladung zu dem Brunch, dann regt sie sich wieder auf, wenn sie sagt, nee, so meinte ich das gar nicht, als ich gesagt habe, ich will eine ganz normale Freundschaft. Dann geht sie bei ihm vorbei, dann sagt sie, übrigens, ich bin wahnsinnig, aber aber du verstehst das nicht. Ja. Oder du hast das einfach nie verstanden. Ja, ist schon ein bisschen. Spielt ihren Lieblingsfilm an ihm durch. Ich meine, wer macht denn das? Macht man sowas? Carrie also außer macht das. Ironisch? Die macht das ja häufiger. Also es gibt ja häufig so Filme, die sie dann halt zitiert und Big kriegt die da irgendwie nicht mit. Ja. Aber bevor wir da zu viel verraten, was ist dein Lieblingszitat? Ganz am Anfang, Miranda erklärt die Situation mit Steve. Und da sagt sie so einen langen Satz, den fand ich ganz schön. Ich sag ihn mal auch, wenn du ihn dann rausschneidest. Es tut mir leid, ich hatte Panik. Was sollte ich denn tun? Da rumstehen und irgendwelchen Blödsinn plaudern? Ich habe den Mann in mir gehabt, verflucht. Er sah nur so verletzt aus, wie die Kinder auf diesen Kitschbildern mit den Bambi-Augen. Oh, der arme Steve. Es tut mir ja leid, ich hatte Panik. Was sollte ich denn tun, da rumstehen und irgendwelchen Blödsinn plaudern? Ich habe den Mann in mir gehabt, verflucht. Ich fand das so schön. Also die, weil es, also das entspricht ziemlich genau meiner Attitüde. ich finde es halt schwierig, dann nach einer Beziehung mit jemandem noch irgendwie wieder zurückzufinden auf eine Ebene, die so tut, als hätte es das nicht gegeben oder so. Mhm. Ja. Ja. Und der Satz war einfach super gebracht vom Timing. Also so. Ja, plaudert, klatscherte also, dahin und dann kommt halt dieser krasse Absatz. Abschluss. Also das ist jetzt auch ein bisschen so ein Indiz dafür, dass sie wahrscheinlich gedacht haben, okay, jetzt müssen wir wirklich alles nochmal in Bewegung setzen und die letzte Folge wirklich richtig gut rüberbringen, denn es kommen wahnsinnig gute Zitate zu richtig guten Momenten und man kriegt so wirklich so ein Gefühl dafür, was eigentlich Sex and the City sein soll oder sein wird auch noch. Und das ist auch großartig. Jetzt, ich habe auch sogar zwei Zitate. Ich würde mal den ersten nämlich nennen. Das ist nämlich der, kurz nachdem Samantha diesen großen Penis dann halt gesehen hat. Dann spricht sie nämlich mit Carrie und sagt dann nämlich Folgendes. Er war wie eine Mauer aus Fleisch, die auf mich zukam. Und dann auch so von wegen, ja, seine Hände sind so zierlich. Das ist der Penis, nicht der Mount Everest. Du hast Mr. Big und ich habe Mr. Too Big. Also so. Ja, das Namen kein Ende. Wenn das der Mount Everest ist, dann habe ich gestern nur das Basislager 1 erreicht. Genau, so, what? So. Ich schwör's dir, Carrie, er war wie eine Mauer aus Fleisch, die auf mich zukam. Erschreckend, wenn so ein richtiger Hammer auf dich zukommt. Ich wollte nicht mal mit dem Mund in seiner Nähe sein, ich hätte mir den Kiefer ausgerenkt. Ich meine, das war wirklich ein Schock, denn seine Hände sind relativ zierlich. Oh nein, nun erzähl bitte nicht, du glaubst daran. Seit gestern nicht mehr. Ich sag dir, ich muss ganz anders darauf vorbereitet sein, bevor ich es wieder versuche. Du willst es wieder versuchen? Wieso? Weil er da ist. Süße, das ist dein Penis, nicht der Mount Everest. In dem Fall sage ich dir, wenn es der Mount Everest wäre, hätte ich es gestern nur bis zum Basislager 1 geschafft. Donnerwetter. Du hattest Mr. Big, ich habe Mr. Too Big. Ehrlich, du bist unglaublich. Echt großartig. Und dann, wie gesagt, so zum Schluss, wo Carrie dann halt zu Big spricht und dann fragt sie ihn ja so von wegen, wieso war ich es nicht? Und dann antwortet er, ja, es wurde so schwierig und sie ist. Und dann sagt sie, ja. Alles zu Ende und dann, deine Kleine ist zauberhaft, Hubble. Und dann sagt er, ich verstehe nicht. Und dann sagt sie, und das hast du noch nie. Und dann dreht sie sich um und geht. Ich habe eine Frage an dich. Weshalb war ich es nicht? Carrie. Nein, ganz im Ernst. Es ist wirklich nötig, dass ich es dich sagen höre. Komm, sei ein Freund. Ich weiß es nicht. Es wurde alles so schwierig. Und sie ist... Ja. Deine Kleine ist zauberhaft, Hubble. Ich verstehe nicht. Und das hast du noch nie. Dann kam mir ein Gedanke. Vielleicht hatte ich Big nicht zugeritten. Vielleicht war das Problem, dass er mich nicht zureiten konnte. Vielleicht ist es manchen Frauen nicht bestimmt, gezähmt zu werden. Vielleicht müssen sie in Freiheit laufen, bis sie jemanden finden, genauso wild wie sie, der mit ihnen läuft. Es ist so, okay. Natürlich versteht er das nicht, weil er war gerade nicht am Tisch und er hat überhaupt keine Ahnung, wer Hubble ist. Man hat wahrscheinlich auch nie den Film bestimmt gesehen. Auch nie gesehen. Nein, natürlich. Hallo, der guckt Schwarz-Weiß-Filme, der guckt sonst nichts anderes. Ach so. Das, wahrscheinlich das ist französische Filme jetzt, wo er Natascha hat. Französische Filme in Schwarz-Weiß natürlich. Film passt irgendwie auch zu ihm. Oh, ja. Naja, genau, die Bewertung. Wie viele Stanfords? Oh, 3 von 3. Ich wollte dir ja, nicht hier in den Mund legen, aber 3. Ja, sorry. Nee, 3, ja. Also, 3. Ja. Ist auf jeden Fall. Ist eine, also du meinst immerhin Staffelende, ne? Das ist schon eine glatte 3. Ja, absolut, absolut. Ja, so viel, was hier zu Ende gebracht wird und und wieder begonnen irgendwie. Ja. Tief und die Pferde. Okay, und jetzt, wo ich weiß, dass es die letzte Folge hätte werden können. Das ist jetzt auch ein, ja, es ist jetzt nur eine Vermutung von mir, ne? Ich meine. Aber es macht Sinn. Es macht absolut Sinn. Und wenn man sich wirklich andere Serien anschaut, die nach der zweiten Staffel dann Schnitt, Ende und dann geht es nicht weiter aus unterschiedlichen Gründen. Ja, da wäre man jetzt viele. Dankbar gewesen, glaube ich. Also da hätte man so ein bisschen Closure. Nein, gehabt. Oh mein Gott, ich sag dir ja nur, dann wären die 2 Filme nicht rausgekommen. Nee, aber wir hätten jetzt den Podcast beenden können und dann vielleicht Buffy machen können, oder? Star Trek. Gott sei Dank gibt es noch 4 Staffeln. Ja. Das ist noch eine andere Geschichte. Ich freue mich auf jeden Fall auch noch sei. Sehr viele Kostüme und ja, sehr viele ich Folgen. Auch. Das war tatsächlich auch schon die letzte Folge der 2. Staffel. Wir haben auch dieses Mal geplant, ein Special rauszubringen. Wann dieser kommt, ist noch nicht bekannt. Vielleicht direkt danach, die Woche danach, vielleicht auch 2, vielleicht auch 3. Mal gucken, wir werden das noch sehen. Zu Weihnachten. Na, zu Weihnachten sicherlich nicht, weil dieser Podcast wahrscheinlich schon im neuen Jahr veröffentlicht wird. Ah. Ja, so sieht's aus. Mal schauen. Ich bin auf super jeden aktuell. Fall. Auf jeden Fall war das mal wieder eine unfassbar schöne Folge. Ich hatte wahnsinnig viel Spaß. Ich danke dir, dass du wieder mal ausgehalten hast und die ganze Staffel mit mir durchgeguckt hast. Sehr gerne. War wie immer eine Freude. Und ja. Falls ihr irgendwelche Kommentare dazu habt, schreibt uns, kommentiert. Sprecht auf unseren Anrufbeantworter. Wir gehen ja, nicht sprecht ran. Auf uns. Oh, wir brauchen einen Anrufbeantworter. Oh mein Gott, einen virtuellen Anrufbeantworter. Stimmt, das ist eine gute Idee. Aber einen mit so randomized so Ansagen von wegen. Wir sind Schuhe kaufen. Ja. Hier ist Nils und Chris, wir sind gerade Schuhe kaufen. Sprecht uns irgendwas auf unsere Voicemailbox. Tschüss. Piep. Okay, das machen wir. Das ist ja cool. Vielleicht kann man super. Das irgendwie kriegen. Das war cool. Dann kann man Schnipsel großartig. Kann man Schnipsel mit in die Show schneiden. Ja, ja. Dann könnte man das immer als Abschluss reinbringen. Ja. Super. Schön. Tolle Idee, da wird wahrscheinlich keiner aus sich aufnehmen, aber wir sind guter Dinge. Das war Sex and the City, Folge Nummer 18 in der Staffel Nummer 2, die letzte Folge Ex and the City. Vielen Dank, Nils. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, Chris. Ach, das hat so viel Spaß gebracht.